Schönen guten Tag, mein Name Ich ist bin Doğan. heute der diensthabende Arzt und würde jetzt gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Herr Doktor. Ja, bitte fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Jürgen Kotwetz. Jürgen Kotwetz. Kotwetz. Ja. Ja, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? J wie Julia, mein Name, Vorname. J wie Julia, Ü wie Übermut, R, G, E, N. Und Nachname Kaufmann, K-O, Doppel-T, W, E, Z. W, Ist meinen das? Sie wie oder w, f, V? Wer W, nicht? okay, wie, okay. Herr Kotwetz, ja, Ja. wie alt sind Sie und wann genau sind Sie geboren? Ich bin 46 Jahre alt. Ja, und wann genau sind Sie geboren? Ja, geboren am 22.06.1980. 1980. Okay, Frau Kotwitz. Herr Kotwitz, entschuldigen Sie. Wie groß sind Sie? Ich bin sehr langer Mann, ja. 1,91 Meter groß. 91. Okay, ja. Und wissen Sie, wie viel Sie wiegen? Mein letztes Gewicht ist ungefähr 95 Kilo, Herr Doktor. 95 Kilo. Okay. Ich bin Ja. obese oder ich bin adipös. Nein, es sieht so aus, dass Sie wahrscheinlich Normalgewicht sind, aber das muss ich berechnen. Okay. Ja, Herr Doktor, Ja. danke Okay, was führt Sie denn heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? schön. Ich habe einen Bauchschmerzen. Ich habe ja Bauchschmerzen. einen Okay. Bauchschmerzen. Ja. Seit wann leiden Sie darunter? Herr Doktor, gestern Abend habe ich eine Fungipizza gegessen. Nach dem Verzehr habe ich eine sehr oder nicht sehr, aber starke Bauchschmerzen. Oberbauch, ja. Sofort nach dem Essen oder es dauert ein bisschen? Ja, ich hab Fungipizza gegessen nach dem Essen und habe ich seit gestern Abend Bauchschmerzen gehabt und auch gestern Abend habe ich so ein Tasse Kaffee Ja. getrunken. Ja. Ja. Sie haben Pizza gegessen, danach einen Kaffee, Schwarzkaffee getrunken. Habe ich richtig verstanden? Ja, richtig. Okay. Ja. Ja. Und danach haben Sie diese Schmerzen bekommen. Okay. Wo genau sind die Schmerzen? Könnten Sie mir zeigen? Das ist hier, Herr Doktor. Ja, Ja. kann man sagen, so Oberbauch. Aber Oben. manchmal habe ich ein brennendes Gefühl, ja, wie Feuer. Wie Ja. Feuer. Ja. Okay. Brennend. Und strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus in andere Körperregionen, meine ich, zum Beispiel in den Hals, in den Unter. Wie bitte? Was meinen Sie strahlen, Herr Doktor? Ich sage, ja, ich meine, in den Rücken oder in andere Körperregionen wie in den Hals. Nicht ursprüngliche Platz, aber diese ziehen die Schmerzen irgendwo in anders. Ja, ach so, ich habe meinen Schmerzen mit Ausstrahlung in den Hals. Ja, In den Hals. ich habe saures Ausstoß. Ja, Auch Sauerstoff. Ja, das ist sehr wichtig zu wissen. Vielen Dank für diese wichtige Information. man sagen, in den Hals ausstrahlen. Okay, Sauerstoff. Okay, ja, Zu Herr Watson. den oberen Speiseröhre, ja, in den Hals. Okay, das habe ich gut verstanden. Danke. Und strahlen dich oder sind die Schmerzen plötzlich oder eher langsam aufgetreten? Kann man so sagen, ja, plötzlich. Ja, Plötzlich. wie Und gesagt, ist es. nach dem Verzehr von Fungipizza und ja, plötzlich, ja. Okay. Ist das attackenartig oder sind sie immer da? Ja, ich habe ähnliche Beschwerden seit ungefähr seit 3 Wochen, aber leichter. Aber seit gestern Abend ist es ein bisschen schlimmer geworden. Ne? Und ich meine, diese Schmerzenattacken, dauert diese Schmerzenattacken, oder wie, Entschuldigung, wie lange dauert? Ich kann nicht so attacken, aber Nein. seit 3 Wochen habe ich ähnliche, aber leichte Die, Bauchschmerzen. ähnlich, Wenn aber ich leichte bisschen. ein bisschen etwas Fettiges essen oder wenn Ja. ich hinlege, ist das Hinlege, ja. schlimmer. Aber wenn ich bei Bedarf Maloxan oder Gaviscon einnehme, und Ja. ist das besser geworden, ne? Ja, gut zu wissen. Ja, danke. Das habe ich gut verstanden. Ja. Herr Herr Erkot, Doktor, ja, bitte. habe ich zwei Kissen beim Schlafen benutzt und seit 3 Wochen, das geht besser. Und wenn ich Hochlagerung von meinem Körper, und das geht besser, aber ja. Ja, das habe ich So. auch notiert. Und ja, Herr Kurz, es tut mir leid, dass Sie solche Beschwerden haben. Aber ich würde gerne wissen, wie stark diese Schmerzen sind auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 keine Schmerzen und 10 die stärksten Schmerzen bedeutet. Ungefähr, ja, 6. 6. Okay. Ja, 6 von 10. Und jetzt, momentan, leiden Sie darunter oder? Ja, ich habe Oberbauchschmerzen, ein bisschen hinter dem Brustbein, Ja, okay. und habe ich nur ein bisschen Bauchschmerzen. Können Sie mir helfen, Herr Doktor? Ja, natürlich, ich bin für Sie da und kümmere mich um Ihre Beschwerden. Aber wie gesagt, soll ich alle wichtigen Informationen sammeln, um eine richtige Diagnose zu stellen und um die passende Behandlung für Sie zu planen. Okay, ja. Können Ja. Sie etwas geben? Wie bitte? Können Sie etwas geben? Ja, deswegen habe ich diese Frage auch gefragt, ob Sie momentan auch diese Schmerzen haben. Und Sie haben bejaht und Ja. ich biete Ihnen an eine Schmerzmittel. Brauche ich ein Schmerzmittel? Ja, Können Sie ich es schnell sage, ja, geben? ich habe gerade eben schon gesagt, ich biete eine Schmerzmittel, aber zuerst soll ich wissen, ob Sie eine Schmerzmittelallergie haben oder eine Medikamentallergie haben. Ich habe keine Allergie durch irgendwelche Schmerzmittel, aber ich Gut, habe ja. Allergie in der Kindheit, und ich habe laufende Nasen und Tränen in den Augen. Manchmal habe ich einen Juckreiz und Rötungen, und manchmal Schwellen in meinen Mund. Ja, in meinem Mund. Ja, das habe ich verstanden. Aber Sie haben keine Medikamentallergie und ich rufe jetzt die Krankenschwester, damit Sie ein Schmerzmittel bekommen. Vielen Okay? Dank. Ja. Das stimmt. Ja, Herr Kotzen, Sie haben auch Säuresabstoßen und leiden Sie unter einem sauren Geschmack im Mund? Ja, manchmal. Manchmal Manchmal. seit 3 Wochen. Auch seit 3 Wochen. Ja. Okay. Haben Sie Brustschmerzen auch? Sie haben Oberbauchschmerzen. Ich würde gerne wissen, ob Sie Brustschmerzen, Atemnot oder Herzrasen haben. Kann man so sagen, ich habe eine brennende Gefühl hinter dem Brust, aber ich weiß nicht, ist das Brustschmerzen und ich habe keine Luftnot und Herzrasen. Ja. Gut, ja gut so. Herr Kotwitz, waren Aber Sie denn, waren bitte? Herr Doktor, mein Ich kann Zwillinge nicht gut von. akustisch verstehen. Bitte könnten Sie das wiederholen? Ja. Aber Herr Doktor, mein Zwillingsbruder hatte Myokardinfarkt vor 10 Jahren. Habe ich einen Herzkranken? Ja, ich überprüfe Ihre Beschwerden. Aber je nach jetzigen, bisherigen Angaben kann ich nicht da, gehe ich nicht davon aus, dass Sie eine Herzkrankheit haben. Aber ja, ich überprüfe und wir werden alle notwendigen Untersuchungen durchführen, um das abzuklären. Okay, machen Sie sich keine Sorge. Ich kann gut verstehen, dass Sie sich Sorge haben. Ja, ich erwäge, ob ich ein Herzprobleme hat, ja, aber ich weiß nicht. Ja, wir werden das überprüfen. Ja, Ja, danke. Sie haben keine Brustschmerzen oder Herzrasen, nur diese brennende Oberbauchschmerzen mit in den Halsausstrahlung. Und ich würde gerne wissen, ob Sie Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß oder kalten Schweiß haben. Nee. Nee, keinen. Gut zu wissen. Und leiden Sie unter Übelkeit oder Erbrechen? Manchmal nach Verzehr von fettigen Essen Ja. ja, habe ich ein bisschen Übelkeit oder Nicht momentan, aber manchmal leiden sie darunter. Okay. aber Und auch, ja. ich hab niemals erbrochen. Niemals erbrochen. Okay. Wie ist Ihr Appetit, Herr Mein Kotwetz? Appetit, ja, ist sehr gut. Habe ich keine Probleme mit meiner Ernährung. Ernährung gut zu wissen. Und ich komme zu Ihren Beschwerden zurück. Gibt es jemanden, der das gleiche Essen oder Getränken gegessen oder getrunken hat und ähnliche Beschwerden hat, meine ich zum Ja, Beispiel? meine Frau hat ähnliche Ernährungen benutzt oder und ich habe nur diese Beschwerden gehabt. Andere Personen oder meine Frau oder andere Personen haben keine ähnliche Beschwerden gehabt, ja? Okay, das habe ich gut verstanden. Und ich würde gerne wissen auch, ob Sie eine Verletzung am Brustkorb haben in Nee. der letzten. Überhaupt. Okay, keine Verletzung. Okay. Und ich möchte wissen, ob Sie Probleme haben mit Stuhlgang. Stuttgart, ja, ganz normal, Herr Doktor. Ganz normal. Und Warum haben Sie viele Fragen gestellt? Ja, das ist eine gute Frage und ich kann das gut verstehen. Aber wie gesagt, am Anfang dieses Gesprächs habe ich gesagt, alle Informationen sind für uns sehr wichtig, um eine richtige, genaue Diagnose zu stellen, Herr Kotwes. Deswegen muss ich oder soll ich alle diese Fragen stellen. Okay, ich bitte um Ihr Verständnis und Geduld. Und leiden Sie Beschwerden mit Wasserlassen? Ja, überhaupt nicht. Alles Überhaupt ist in nicht. Ordnung. Okay. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab oder zugenommen? Herr Doktor, ich habe meine gewissen Probleme und mein Appetit ist sehr gut und ich möchte alles essen. Das ja. Okay. Ja, aber die Antwort meiner F Frage Keine gewisse Verloren habe ich. keine Gewicht verloren oder zu nehmen. Okay, das habe ich gut verstanden. Und leiden Sie Schlafproblemen unter Schlafproblemen oder schlafen Ja. Sie gut? Ja, wenn ich spätes Essen bekomme und habe ich manchmal Schlafstörungen, aber sonst alles ist in Ordnung. Ja, Es kann mit ihrem Schlappdurchwerden zusammenhängen. Ich meine die Späternährung, Spätessen. Okay? Ja. Und alle ihre Beschwerde auch. Ja, Herr Kotwitz, gibt es in Ihrer Vorgeschichte Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Zum Beispiel chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck Ja. oder erhöhte Blutfettwerte. Ich verstehe, ja. Seit 5 Jahren habe ich einen Bluthochdruck, aber Ja. ist unter Kontrolle. Meine letzte Messung vor 2 Tagen 120 zu 80 und Gut, gute Messung, ja, guter Wert. keine Stoffwechselstörungen. Aber ich weiß nicht, was Könnten ist Sie das? das wiederholen? Ich konnte nicht gut verstehen. Könnten Sie das wiederholen? Fettstoffwechsel. Ja. Akustisch kann ich nicht gut verstehen, Herr Kotwitz. Stoffwechselstörung. Ja, das kann ich verstehen. Ist diese Diagnose bei Ihnen oder wurde diese Diagnose bei Ihnen gestellt oder? Ich nehme regelmäßig Simvastatin 40 Milligramm, Okay, das eine habe ich gerade Tablette. verstanden. Ja, Sie leiden unter Fettstoffwechselstörungen. Ja. Okay. Oder Hyperlipidämie haben Sie. Cholesterin oder? Ja, Hyperkolesterinämie meinen Sie. Seit wann leiden Sie daran? Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Okay. Und dagegen nehmen Sie Simvastatin. Wie war die Dosierung von Simvastatin? 40, 40. 40. Am Abend nehmen Sie, ich denke. Eine Tablette morgen, aber ich weiß nicht, ist das Morgen? Ah ja, okay. richtig, aber ich weiß nicht. Ja, ich werde das überprüfen. Ist das besser am Morgen oder am Abend? Soll ich annehmen? Es wird empfohlen, dass solche Medikamente besonders im Abend einzunehmen. Ah, Aber wie okay. gesagt, werde ich das überprüfen. Okay. Gegen Bluthochdruck, was für Medikamente nehmen Sie ein oder keine Candesatan, Medikamente? eine Tablette morgens, regelmäßig. Die Dosierung habe ich nicht gut verstanden. Könnten Sie das wiederholen? 12 Milligramm. 12, okay. Milligramm und morgens. Außer dieser zwei Medikamente nehmen Sie irgendwelche andere Medikamente? Ja, bei Bedarf nehme ich manchmal Maloxan und Maloxan, okay. hat mir empfohlen. Das geht gut und manchmal Gaviscon. Manchmal nehme ich, ja. Okay, Herr Kotwitz, ich würde gerne wissen, ob Sie nach gestern Abend oder gestern diese Medikamente eingenommen haben. Ja. Oder wenn ja, haben Sie dabei Ihnen geholfen? Nachdem dieser Medikamente, ja, ist mein Beschwerden besser geworden. Besser geworden. Aber gestern Abend, ich meine nach gestern Abend. Ja. Okay. Ja, Entschuldigung, Sie haben das darüber berichtet und um sicher zu sein, habe ich das wiederholt. Und wurden Herr Sie Doktor, schon mal operiert? Akustik kann ich gestern nicht verstehen, Herr Kotwetz. Bitte, gestern Abend wenn Sie bewegen, kann ich nicht gut verstehen, ja, gestern Abend habe ich einmal Maloxan und Gaviscon eingenommen und ist das ein bisschen besser geworden. Ja, das habe ich beim Beschwerden notiert, aber danach habe ich das vergessen. Und okay. Ja, wurden Sie schon mal operiert? Ja, vor 20 Jahren hatte ein Blinddarmentfernung. Oh ja. Ja, war die Operation komplikationslos? Alles war in Ordnung. Ja, gut. Noch etwas? Und ich hatte einen Unfall und nachdem hatte ich eine Gips und Schiene getragen. Gips, Ist das Operation? Aber ich weiß nicht. Ich Mittelhandsknochen. hatte Mittelhandsknochenbruch. Ich hatte Links oder rechts oder links? rechts. Ja. Haben Sie dabei oder währenddessen irgendwelche Betäubungsmittel bekommen? Nee, nee. Oder Narkose meine ich. Okay. Höchstwahrscheinlich war das Komplikation oder wurde das konservativ behandelt. Okay, das ist nicht Eingriff. Einfachbruch, hat mein Orthopäde gesagt. Aber ich Ja. weiß nicht, ob ist eine Operation Ja, oder nicht. ja. Ich denke, wie gesagt, höchstwahrscheinlich war das nicht Operation, eine konservative Behandlung. Okay. Leiden Sie unter irgendwelchen Unverträglichkeiten? Nee, keine. Darf ich fragen, ob Sie rauchen oder ob Sie früher geraucht haben, Herr Kotwitz? Seit 3 Jahren rauche ich ungefähr halbe Packung Zigaretten, ungefähr Ja. 10 Zigaretten täglich. Und ja, Und trinken Sie Alkohol? am Abend 3 bis 4 Gläser Weißwein. Ja, ich möchte Drei. gerne. Drei. Ja, Akustik konnte ich nicht gut verstehen. 3 bis 4. 3 bis 4. Okay. Weißwein. Ja, Gläser, ja. Ja, Drei okay. Gläser. Abends. Okay. Also routinemäßig muss ich Sie fragen, ob Sie mit irgendwelchen Drogen Kontakt haben. Ich meine, konsumieren Sie Drogen? Ich habe keinen Kontakt mit dem Drogen. Okay, gut. Noch nicht. Und treiben Sie regelmäßig Sport? Nee. Nein. Okay. Haben Sie Aber Stress bei der Arbeit oder zu Hause? ich bin Polizist. Ich kann nicht regelmäßig Sport treiben, aber ich muss immer spazieren und ich muss immer rausgehen, ja. Ja, das ist auch schön, aber natürlich empfehle ich Ihnen, Bewegung regelmäßig und systematisch zu treiben. Das ist auch wichtig. Es wäre besser, wenn Sie Zeit verbringen oder Zeit geben, regelmäßig Sport zu treiben, Herr Kotwitz. Und Sie sind Polizist. Ich glaube, dass Sie bei der Arbeit Stress haben. Richtig? Ja, kann man so Okay. sagen. Okay, Sie sind verheiratet und ich möchte wissen, ob Sie Kinder haben. Ja, ich habe einen Sohn und aber ich bin geschieden. Aber Sie haben aber schon gesagt, dass Sie verheiratet sind. Ja, aber ja, früher verheiratet, aber seit Ja, drei okay. Seit? Jahren bin ich geschieden. Okay, das habe ich notiert. Und Sie sind Polizist. Und jetzt würde ich noch einige Fragen zu Ihrer Familie stellen. Sind Ihre Eltern gesund? Ja, mein Vater und Mutter sind im Leben noch, aber Ja. mein Vater hat Herzprobleme und so kann man sagen, Herz ist gestorben und er trägt einen Herzschrittmacher und mein Ah. Vater hat Depression und chronische Gastritis und Magenentzündung, hat ihr Arzt gesagt. Aber mein Zwillingsbruder, wie gesagt, Ja, hat das habe ich verstanden. Es tut mir leid für Ihren Verlust. Ja. vor 2 Jahren Es tut mir leid. ans Herz, ja. Ja, das habe ich notiert. Das habe ich schon notiert. Was Und habe ich ja, Herr Kotwetz, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, Verständnis und Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen ganz fertig. Laut Ihrer Beschwerde habe ich den Verdacht auf Refluxkrankheit. Das ist eine Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre. Das kann zu Entzündung oder Reizbarkeit oder diese Beschwerde, die Sie mir erzählt haben, führen. Okay, aber das bleibt nur eine Vermutung. Deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen, anschließend Ihnen Blut für das Labor abnehmen und einen EKG. Ich werde einen EKG schreiben, um eine mögliche Herzursache auszuschließen. Danach werde ich eine Bauchultraschall durchführen. Und gegebenenfalls kann eine Magenspiegelung erforderlich sein. Wissen Sie, was das ist? Herr Oder? Doktor, Ja. aber ich vertraue nicht Ultraschall und früher hat unser Gynäkologen schon gesagt, dass ich eine Zöchter bekommen habe, aber ich hatte einen Sohn. Ist das richtige Verfahren bezüglich Ultraschall? Das kann ich Ihre Bedenken kann ich gut verstehen, Herr Kottwitz. Aber die Medizin oder besonders solche apparative Diagnostikmethoden entwickeln sich im Laufe der Zeit. Vielleicht wahrscheinlich leiden Sie oder haben Sie diese Erfahrung vor Jahren erleben. Und es gibt viel, ja. Technologie ist besser geworden, Ja, natürlich, im ganzen Tag, jeden Tag entwickeln sich die Medizin oder entwickeln sich alle, wie ChatGPT zum Beispiel oder künstliche Intelligenz. Wir erleben jeden Tag immer Neues erleben oder erlebt immer Neues. Ja, vielen Dank, aber das wie gesagt, das kann ich gut verstehen. Und Sie sind gut, in guten Händen, Sie können uns einfach vertrauen. Wir werden alle notwendigen Untersuchungen für Sie durchführen. Okay. Und vielen sobald, ja, sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt und dann komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht. Okay. Ja, Ja, ja. bis Sie können hier bleiben und auf mich warten. Ich komme gleich. Ja, ach so, danke schön, ja. Okay. Kling. Ja, bitte, Dr. Doğan am Apparat. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Frau Müller. Frau Ja, Frau Müller, Hasen. bitte. Frau Hasen, Natriumwert. Natriumwert, ja. Ja. 168 Millimol pro Liter. 68. Frau Hansen, habe ich Hansen. richtig? Hasen. Hasen. Ha. Ja, Ya. könnten Sie das Ha. buchstabieren? Gerne. H-A-S-E-N. S-E-N. E wie Emil, ich Ja. glaube. Oder ich Ja. denke. Okay, Frau Hansen. Vielen Dank für die Informationen. Dankeschön. Ich kümmere mich darum. Danke. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Herr Ja. Doğan. Können Sie sich kurz vorstellen? Ja, Frau Oberärztin, ich heiße Çetin Doğan, ich komme aus der Türkei. Seit etwa mehr als 20, 2,5 Jahren bin ich in Deutschland mit meiner ganzen Familie. Und mit Deutsch lernen habe ich tatsächlich nach meiner Ankunft hier begonnen. Und bis jetzt habe ich versucht, intensiv Deutsch zu lernen und auf meine Beruf, auf meine Berufskenntnisse zu erfrischen oder Fortbildung teilzunehmen. Und jetzt bin ich für diese Prüfung hier. Okay. Wann haben Sie Ihr Medizinstudium absolviert? Ja, mein Medizinstudium habe ich 2009 an der Universität Istanbul Cerrahpaşa abgeschlossen. Ja, danach habe ich als Allgemeinarzt, Entschuldigung, habe ich als Assistentarzt in Pathologie und 2 Jahre lang und in innere Medizinabteilung 4 Jahre lang gearbeitet. Im Jahr 2017 musste ich aus politischen Gründen meine Stelle an der Universität verlassen, Entschuldigung. Ja, und bis 2023 habe ich als Allgemeinarzt und in der Notaufnahme gearbeitet, weil ich die Lebensbedingungen in der Türkei als unsicher und schwierig empfinde, habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu kommen. Okay, verstehe. Ja, was haben Sie heute für uns? Ja, Frau Oberärztin, ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, muss ich etwas Wichtiges Ihnen mitteilen. Ich soll Ihnen sagen, dass Entschuldigung, Frau Hassen einen Natriumwert von 168 Millimol pro Liter hat. Dieser Wert ist stark erhöht, entspricht Hypernatriämie. Okay, was ist die Ursache für Hypernatremie? Was ist die Ursache? Vielleicht für diese Patienten zu allgemein Informationen meinen Sie? Für Hypernatremie Ja, habe für ich gesagt. Hypernatremie, das habe ich verstanden. Wir können einfach sagen, die relativ über Wasserverlust, übermäßiger Wasserverlust, kann ich so sagen. Relativ. Ich Wodur, meine, wodur, wo. wodur Wodurch, ja. entsteht Entsteht, die ja. Wasserverlust. Ja, die haben nichts. Und die häufigste Ursache ist natürlich Wasserverlust wie Erbrechen, Hyperhidrose oder Emesis durch Diarrhoe oder Hyperhidrose können dazu führen. Und auch die Uretika wie osmolische oder Schleife Diuretika und auch Können Sie ein Beispiel geben? Schleichdiuretika für ja Schleichdiuretika. natürlich Tolazemid oder Frosemid kann ich einfach sagen Okay. und Welche Symptome erwarten Sie bei Hypernatremie? ja, besonders neurologische Symptome erwarten wir beim Hypernatremie. Warum entstehen neurologische Symptome bei Hypernatremie? Ja, weil Natrium ist sehr wichtig über die Gehirn- oder Nervzellenstabilität oder nein, Gehirn. Ja, diese ausführliche Erklärung kann ich nicht machen, deswegen ich habe aufgehört, dazu zu erzählen. Und ja, vielleicht die Haushaltung die richtige oder Gleichgewicht. Ich habe nicht die richtige Wort. Ich habe mich nicht daran erinnert. Ja, Sie können es. Elektrolythaushalt im Zentral- oder Nervensystem sind sehr wichtig, besonders die Natriumwert ist auch wichtig. Beide Situationen, egal Natrium erhöht oder erniedrigt, können viele neurologische Symptome verursachen, wie zum Beispiel oder Desorientationsstörungen kann sein oder auch, ich versuche komplizierter erklären, aber das kann ich Einfach nicht machen. Natrium. Ja. Hipernatremie kann eine Nervenzellenschrumpfung Şurup, verursachen. ha ja, dieses Wort muss ich sagen. Dann kann nörolojische Ausfälle Ausfälle. entstehen. Ja. Ja, aber das ist nicht schlimm. Sie können einfach, Sie konnten einfach erklären, ja, Natriumspiegel ist sehr wichtig im Gehirnzell, Nervenzell. Elektrolythaushalt ist sehr wichtig in Nervenzellen. Ja, das ist auch sehr wichtig. Okay. Wie können Sie behandeln die Hypernatremie? Ja, es gibt einen Unterschied je nach der Arten von Hypernatremie. Aber der wichtigste Punkt oder Kernpunkt in der Behandlung von Hypernatremie ist sofort, aber langsam Korrektur. Wir Warum sollten langsam? Warum langsam? ja in eine oder mögliche Gehirnödem zu vermeiden, sollten wir oder müssen wir langsam korrigieren. Ich Okay. meine mit korrigieren, die erhöhte Werte zu senken oder zu reduzieren zu lassen. Dadurch sollten wir zuerst Hochsalzlösung, danach gegebenenfalls oder je nach die Werte, je nach die Volumenlücke oder wie kann man sagen, Volumen gibt, meine ich, oder Wassermangel, nicht Wassermangel. Okay, ja, ich habe gehört, ich habe auch gehört, das erklären. Ja, je nach die Arten von Hypernatremie können wir auf jeden Fall Natrium langsam, sofort aber langsam korrigieren. Zum Beispiel in einem, soll ich mal weitermachen oder soll ich versuchen weiterzumachen? Oder ist das Sie können versuchen, weiter so machen, weiterzumachen, weil ja. zuerst aber nehmen Sie ein Tief ein. Zuerst, ja, zuerst brauchen Sie ein bisschen Ruhi. entspannen, ruhig zu bleiben. Ja, Sie wissen alle und ich kann ganz klar verstehen. Okay, ja. Ich Nachdem habe entspannen können Sie alles erklären. ja, ich habe tief eingeatmet und jetzt kann ich auch weitermachen. Ja, wie gesagt, ist der wichtigste Punkt dabei Langsamkorrektur. Mit Langsamkorrektur meine ich zum Beispiel pro Tag 10 oder 20 Millimol Natrium zu reduzieren oder in einer Stunde halbe Millimol Natrium zu reduzieren. Damit oder dazu sollten wir zuerst je nach dem Volumen oder je nach Natriumspiegel zuerst isovolemische, danach gegebenenfalls sollten wir auch weniger prozentige Kochsalzlösungen verabreichen. Okay. Okay. Was haben Sie noch? Ja, wie gesagt, ich habe einen neuen Patienten in der Notaufnahme aufgenommen. Es geht um Herr Jürgen Hotwetz. Er ist 46 Jahre alt und geboren am 22.06.1980. Er ist 1,91 Meter groß und wiegt 95 Kilo. Er kam heute zu uns wegen seit gestern Abend bestehender Oberbauchschmerzen. Laut der Aussage des Patienten sind die Schmerzen plötzlich nach dem Essen und Trinken aufgetreten. Er berichtet, dass diese Schmerzen in den Hals ausstrahlen. Nach Angaben des Patienten sind die Schmerzen brennend. Die Schmerzintensität liegt bei 6 von 10. Die Schmerzen verschlimmern sich beim Hinlegen oder nach dem fertigen Essen, während sie sich beim Oberkörperhochlagerung oder nach Einnahme von Gaviscon oder Maloxan bessern. Was ist Maloxan und was? Maloxan ist ein Kaumtabletten. Es ist eine Antazid. Kann der Körper oder können Entschuldigung, kann die Magensäure über Magensäure neutralisiert oder Was enthält Maloxan? Welche Hauptwirkstoff enthält? wahrscheinlich, ich weiß nicht, diese Präparat in Deutschland, aber höchstwahrscheinlich gibt es darin eine Magnesium, ich weiß nicht, bileşik, Magnesiumstoff. Es hat Magnesium oder einfach Magnesium. Magnesiumsalz vielleicht. Magnesiumsalz kann auch sagen. So, kann. Okay. Ja. Magnesiumhidroxid gibi bir şeyden bahsediyor. Magnesiumhidroksit, okay. Ya. Magnezyum und alüminyumhidroksit ikisi de var. Magnesium und alüminyumhidroksit, okay. Das habe ich nicht. Evet. Alüminyumhidroksit und magnezyumhidroksit Magnesiumhidroksit. enthalten. Enthalt. Okay, ja. Vielen Dank für diese Information, Frau Oberärztin. Außerdem erwähnte er, dass er seit 6 Wochen, seit 3 Wochen ähnliche, aber leichtere Beschwerden hat. Dagegen War er deswegen beim Hausarzt? Nein, diese Frage wurde verneint oder ja, wurde verneint oder nicht gut Kontakt setzen, aber ja, wurde Okay. verneint. Aber Wer hat Ihnen Maloxan und au. Gaviscon empfohlen? Auch Hat er einfach bei der Apotheke gekauft oder? ich denke, kann man einfach ab der Apotheke erhalten, oder? Ich weiß nicht. Gaviscon. Ja, ich weiß es nicht. Auch meine Frage für diese Patienten. Haben Sie gefragt, wer hat Nein, diesen? diese Frage wurde nicht leider gestellt. Okay. Ja, und begleitend klagt er über manchmal Übelkeit und saures Aufstoßen und auch sauren Geschmack im Mund. Und auch ja, diese Beschwerden wurden von dem Patienten berichtet. Und ja, vegetativ anamnestisch ergab sich schmerzbedingte Dysomnie. Der Patient leidet seit 5 Jahren an arterieller Hypertonie und seit 3 Jahren oder 5 Jahren an einer Hypercholesterinämie. Dagegen kann Kandesartan 12 Milligramm einmal morgens, Simvastatin 40 Milligramm einmal morgens täglich und wie gesagt, Nimmt er bei Bedarf Maloxan und Gaviscon gegen Gaviscon ein. Er hat Pollenallergie, die sich durch Rhinokonjunktivitis und Erythem äußert. Bei der Nutzenanamnese berichtete er über einen Nikotinkonsum eineinhalb Packjahrs und sowie den Konsum von 3 bis 4 Gläser Weißwein. Einhalb Packiers? Eineinhalb Jahr. Ich meine 1,5 halb Packjahrs. Seit 3 Jahren 10 Zigarette. Es das Okay. entspricht. Bevor hat er nicht geraucht. Nur Der seit 3 Jahren Patient, raucht er. ja, er hat so berichtet, aber vielleicht kann ich Nein, kennt. Sie haben einfach rauchen Sie und seit wann rauchen Sie? Ja. Ja, das ist Und genug. ja, meine zweite Frage war, ob Sie früher geraucht haben. Deswegen habe ich diese Antwort ausreichend gefunden. Aber ja, und Frage oder Drogenkonsum wurde verneint. Bei der Arbeit hat er Stress und leider treibe ich nicht Sport. Und die Familienanamnese ergab eine Herzrhythmusstörung beim Vater und Depressionen, chronische Gastritis, eine chronische Gastritis bei der Mutter. Er hatte eine Zwillinge Bruder, oder einfach an Myokard. Ja, er ist an Myokardinfarktus vor 2 Jahren verstorben. Sozialanamnestisch ist er geschieden, hat einen Sohn, er ist Polizist. Okay, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, nach Angaben des Patienten habe ich Verdacht auf eine gastroösophageale Refluxkrankheit. Dafür sprechen Entschuldigung, dafür sprechen eine brennende retrosternale und in den Hals ausstrahlende Schmerzen und nach Einnahme von Antacidin oder Protonpumpe oder nach Einnahme von Antacide eine signifikante Linderung und beim Hochlagerung und beim bei der Oberkörperkochlagerung eine Linderung mit fettiges Essen oder spät essen Mahlzeiten oder schlafen hinlegen sofort Mahlzeiten oder fettiges Essen eine Verschlechterung. Solche Zeichen oder solche Befunde sprechen dafür. Welcher Faktor hat der Patient für gastroesophageale Refluxkrankheit? Ja, diese Patientin, ja, er trinkt Alkohol, er trinkt Alkohol und raucht und auch er achtet oder er beachtet nicht die gesunde Ernährung oder ausgewogene Ernährung, die Lebensstil dieses Patienten passt dazu. Und auch Männergeschlecht kann sein, vielleicht nicht Übergewicht. Ja. Und er hat Stress bei der Arbeit. Ja, natürlich, Stress bei der Arbeit ist auch wichtig für solche oder für diese Verdachtsdiagnose. Ja, Okay. aber medikamentös habe ich nicht einen Grund gefunden oder beobachtet. Okay. Welche Differentialdiagnose kommen in Betracht? Ja, differenzialdiagnostisch kommen akutes Koronarsyndrom und auch vielleicht Magen oder Magenkarzinom in Betracht, obwohl oder auch wenn hat keine Gewichtsverlust oder andere B-Symptome oder familiäre Belastung hat, ja. Deswegen wäre es Es da Gastritis wäre. oder Okay. Ventrikuli. Wie bitte? Ulkusventrikel, ja. Oder Okay. Gastritis, ja? Ja, Gastritis ist besser, weil auch es eine familiäre Belastung gibt bei der Mutter. Oder ja, ich muss diese Differentialdiagnosis verändern. Vielen Dank für die Empfehlung. Aber das ist nicht schlimm. Sie können einfach sehr gut erklärt, warum sie eine Magen Karzinom daran denken hast, obwohl er ein paar Symptome nicht hat. Ja. Ja. Hauptsache ist, über ihre Meinung zu sprechen. Okay. Inshallah, hoffentlich. Sprechen wir auch in der Prüfung. Ja, differenziert. Aber ich muss natürlich weitere Untersuchungen durchführen, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen. Ja, bitte. Bitte schön. Görüşürüz. Ja, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst natürlich diesen Patienten körperlich untersuchen und Blut für das Labor abnehmen. Und das ist sehr wichtig, einen EKG zu schreiben, um eine mögliche herzkardiale Ursache auszuschließen. Ich werde darüber hinaus werde ich einen Sonnenabdomen durchführen und gegebenenfalls kann eine Ösophagastro-Duodenoskopie oder ÖGD erforderlich sein bei diesem Patienten. Ja, bitte schön. Okay, welche Ja. Labor Ja, möchte im Labor würde man? ich Blutbild, Entzündungsparameter, Leber- und Nierenwerte, Elektrolyte und auch Herzmuskelenzymen, Enzymen bestimmen lassen. Auch Lipid, weil der Patient ja Hypercholesterin, Lipidprofil bestimmen lassen. Ja, diese Laborparameter und auch kann es, weil bis jetzt oder ab jetzt eine von meiner Verdachtsdiagnose Ulkusventrikel ist, werde ich im Labor oder würde ich im Labor auch fäkale okulte Bluttest veranlassen oder kontrollieren lassen. Sie können auch bei Gastroösophagereflux-Krankheit. Ja, natürlich, ja. Sie haben recht. Auch. Ja, er hat keine Beschwerde beim Stuhlgang, aber trotzdem können Sie über. Ja. Okay, wie können Sie die den Patienten behandeln? Ja, natürlich sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich diese Patientin auf jeden Fall. Anschien, es gibt eine, ja, scheinbar ambulant behandeln. Bei diesem Fall ist die wichtigste oder am wichtigsten ist am wichtigsten Lebensstiländerung. Diese Änderung ist wichtiger als medikamentöse Therapie. Und Patientenschulung. Meine ich, diese Patientin braucht eine Patientenschulung. Was ein Und Halt ja, mit Patientenschulungen? ja, Oder möchten Sie diese Patienten empfehlen? ja, ich ihm empfehle, diesem Patientin Gewicht zu reduzieren, ausgewogene und gesunde Ernährung zu beachten, die enge Kleidung zu vermeiden, und Alkohol und Nikotin zu mit Alkohol und Nikotinkonsum aufzuhören oder aufzuhören. Ja, für Und diese Patientin empfehle ich. wann ist er die Mahlzeit? Ja, natürlich. Die Spätmahlzeit zu vermeiden auch. Oder Und ich. kleine Portion Ja, dann zu. auch kleine Menge, ja, kleine Portion zu ernähren. Okay. Empfehle ich. Ich empfehle diese Punkte für oder dem Patientin. Okay. Ja, und Als Medikamente, Entschuldigung, bitte schön. Ja, bitte schön, da weiter. Ja, wie gesagt, ist am wichtigsten oder sind am wichtigsten diese Empfehlungen oder Schulungen. Danach natürlich braucht diese Patientin medikamentöse Therapie. Ich würde medikamentös Protonpumpenhemmer und Antazida verordnen, aber regelmäßig und am passenden Nutzung, nicht bei Bedarf, besonders bei akuten oder beim ja, ich empfehle regelmäßig oder ja, ich würde Protonpumpenhemmer und Antazide verschreiben. Okay. Vielen Dank. Können Sie Magenspiegelung erklären oder wie können Sie die Patienten Magenspiegelung erklären? Okay, für Patienten meines. Okay. Ja, ich kann. Magenspiegelung ist eine Untersuchung, mit der wir die hohlen Organe von innen beobachten oder untersuchen. Dazu führen wir einen Schlauch mit der Kamera durch den Mund ein. Ja, wir geben ihnen ein Betäubungsmittel, damit sie nichts spüren. Wir können auch dabei während dieser Untersuchung kleine Gewebeprobe entnehmen. Ja, damit wir oder um eine richtige Diagnose zu stellen. Ja. Diese Untersuchung dauert ungefähr 30 Minuten. Wir empfehlen Ihnen danach kein Auto fahren oder Tätigkeiten, die Aufmerksamkeit brauchen, nicht auszuüben. Okay, das ist genug. Vielen Dank, Vielen, vielen, vielen Dank. Erdoğan. Okay. Dankeschön. Ich habe ein paar Empfehlungen. Ama benim bu önerilerim muhtemelen bu verbindung sorunuyla alakalı. Yani siz duymakta zorlandığınız için hastayı ya da işte hastanın size söylediklerini öyle olunca bazen birkaç şeyi böyle tekrar etmek durumunda kaldınız. Ama bu önceki görüşmelerde de bazen dikkatimi çekiyordu. Şimdi bir şeyi sordunuz. Hasta sanki siz sormamış gibi cevap veriyor. Bu çok oluyor. Hani öyle olduğunda hani ben zaten bunu sordum. Bunun için sormuştum gibi bir şey demenize gerek yok. Gerek yok, tamam. Tamam mı sonrasında? Sonra V-Gezakt'ı siz çok kullanıyorsunuz. Evet birkaç kere kullanabilirim ama hani önceden de dediğim gibi şöyle dediğim gibi bunu çok kullanmaya gerek yok. Einfach bir daha söyleyebilirsiniz yani hani hastaya. Ya da tekrar söylemenize gerek olmadan yüzünüzle, jestinizle, miminizi gösterebilirsiniz. Bunu şunun için söylüyorum. Bunlar çok zaman alıyor. Süreyi yetiştirmekte ha, bir de okey'i de çok sık kullandınız sanki bu görüşmede. Onu fark ettim. Ya Ne yerine Alesk'la falan kullanmaya çalışıyorum da maalesef oturmadı o. Alesk'la ya falan. Evet. Okey çok ya, kullanıyorum. ama mesela özellikle olumsuz olan şeylerde okey demek bazen yanlış anlaşılabilir. Mesela alkol konsumu çok fazlaydı, sonra okey dediniz. Okey mi gibi yani, ha, bu konsum var fazla ama okey. Hani özellikle olumsuz şeylerden sonra okey dememeye dikkat Tabii. edebilirsiniz. Öyle bunlardı. Yani Tamam dikkat hocam, edilen dikkat şeyler edeyim inşallah. Bir maalesef. de reaksiyon versem iyi olurdu burada. Yani her gün 4 kadeh şarap. Onu unuttum ben. İlla Herhalde böyle büyük bir reaksiyon vermenize gerek yok. Şöyle ben... yapmak lazım. Fia glass of wine. Bitti yani, bu Değil mi? Çocuk gibi. rahatsızlık yani, bu hoş değil sağlığınız açısından ifade ediyor zaten. Hani onu yazarken bile fia glass of wine. Okey demek yani, mesela bunu söylüyorsunuz. Olumsuz bir şey oldu, anlaşılıyor. Hani zaten öncesinde size bir sürü şey soru sorup size reaksiyon yaptırdığı için, bir sürü kere reaksiyon yaptıysanız, sürenize kısıtlıysa böyle yapabilirsiniz yani, illa da Tamam şey hocam. gerek yok. Allah razı olsun. Evet. Bir de hiçbir zaman moral motivasyonunuzu düşürmeyin. Siz gayet iyi konuşuyorsunuz, çok iyi biliyorsunuz. Bir şey istediğiniz gibi söylemeyemeyince vazgeçmeye gerek yok. Einfach kendiniz baştan alıp söyleyebilirsiniz. Evet, ya da başka türlü biraz herhalde beynim şeyi çalışmıyor yani. Biraz çok sabit gidiyoruz. İlle de sanki o yolla izah etmem gerekiyormuş gibi. O kelimeyi bulmaya çalışıyorum. O çok zaman kaybettiriyor. İnsicamı bozuyor. Bakalım inşallah. Yani siz hani güzel kelimeler kullanmaya çalışıyorsunuz. Daha hani seans düzeyinde konuşmaya çalışıyorsunuz. O yüzden kendinizi zorluyorsunuz. Hani bu zorlamak gelişmek açısından iyi. Ama şimdi sınava az vakit kaldı. Evet. Filizi konuşmak daha önemli. O yüzden daha hani var olanları hızlandırmaya çalışmak daha iyi olabilir yani. Hani açıklamalarınızı. Öyle. Elinize emeğinize sağlık. Onun Çok için sağ olun hocam. gayet güzeldi. Teşekkürler. Yani sorularınız, hastayla kurduğunuz bağ, ilişki, sunumunuz. Hani zaten gramatik açıdan falan sizin öyle belirgin bir hatanız yok. Sadece bir kere nicht operasyon dediniz. O kaynı operasyon olacak. Onun dışında bir Aynen. şey yok. Evet. Elinize emeğinize Çok sağlık. sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Rica Allah'a ediyorum. emanet. Diğer arkadaşların eklemek istediği herhangi bir şey var mı? Katkıları var mı? Bu arada Zehra'ca geçmiş galiba. Chat'te paylaşmışlar. Hayırlı olsun. Çok sevindim. İnşallah darısı başınız hocam. Sadece Çetin hocam bir reaksiyonu vermedi. Ben tabii çok reaksiyonu geniş tuttum. Süreyi çok şey yapmadım. İlacı arkadaşım önerdi dedi, mide ilacını. Orayı es geçtim. Onu hiç duymadım abi. Onu ben de Şeyde duymadım. abi hareket Ondan ediyorsunuz ya, bazen şey oluyor. biliyorum. Böyle Ama uğultulu bir şey geliyor. Herhalde muayenehane ortamı, bir de o da etki, ya da odadan ötürü bir aks var. hani Eline onu sağlık. ben de duymadım İbrahim hocam. Kusura bakmayın. Yok Estağfurullah. Allah yok, razı kusurlu olsun. bir şey Sağ olun. değil yani. Duyulmamasından kaynaklanan bir durum olmuş. Bir de burada pH metreyi belirtmişler. Evet, hani gastroözofageal reflüs kran kaydı, Gegebenenfalls, Magen Spiegelung, Magen Spiegelung. pH metri de diyebilirsiniz. Gegebenenfalls sonuçta o da olabilecek şeylerden biri. Tamam hocam. Biliyorum demek için ekleyebilirsiniz tabii ki. Evet. Öyle. O zaman herkese kolaylıklar diliyorum. Çok Görüşmek sağ olun hocam. Allah diyorum. razı olsun cümleten.